Das Siegesfest von Friedrich von Schiller. Priams Feste war gesunken, Troja lag in Schutt und Staub, und die Griechen, siegestrunken, reich beladen mit dem Raub, saßen auf den hohen Schiffen längs des Hellespontos Strand, auf der frohen Fahrt begriffen nach dem schönen Griechenland. Stimmet an die frohen Lieder, denn dem väterlichen Herd sind die Schiffe zugekehrt, und zur Heimat geht es wieder. Und in langen Reihen klagend saß der Trojerinnen-Schar, schmerzvoll an die Brüste schlagend, bleich mit aufgelöstem Haar. In das wilde Fest der Freuden mischten sie den Wehgesang, weinend um das eigne Leiden in des Reiches Untergang. Lebe wohl, geliebter Boden, von der süßen Heimat fern, folgen wir dem fremden Herrn. Ach, wie glücklich sind die Toten! Und den hohen Göttern zündet Kalchas jetzt das Opfer an, Pallas, die die Städte gründet und zertrümmert, ruft er an, und Neptun, der um die Länder seinen Wogengürtel schlingt, und den Zeus, den Schreckensender, der die Ägis grausend schwingt. Ausgestritten, ausgerungen ist der lange schwere Streit, ausgefüllt der Kreis der Zeit und die große Stadt bezwungen. Atreus Sohn, der Fürst der Scharen, übersah der Völker Zahl, die mit ihm gezogen waren, einst in des Skamanders Tal. Und des Kummers finstre Wolke zog sich um des Königs Blick. Von dem hergeführten Volke bracht er wenige nur zurück. Drum erhebe frohe Lieder, wer die Heimat wieder sieht, wem noch frisch das Leben blüht, denn nicht alle kehren wieder. Alle nicht, die wiederkehren, mögen sich des Heimzugs freuen. An den häuslichen Altären kann der Mord bereitet sein. Mancher fiel durch Freundestücke, den die blut'ge Schlacht verfehlt. Sprach's Ulyss mit Warnungsblicke, von Athenens Geist beseelt. Glücklich, wem der Gattin Treue rein und keusch das Haus bewahrt, denn das Weib ist falscher Art und die Arge liebt das Neue. Und des frisch erkämpften Weibes freut sich der Atrid und strickt um den Reiz des schönen Leibes seine Arme hoch beglückt. Böses Werk muß untergehen, Rache folgt der Freveltat, denn gerecht in Himmelshöhen waltet des Kroniten Rat. Böses muß mit Bösem enden, an dem frevelnden Geschlecht rächet Zeus das Gastes Recht, wägend mit gerechten Händen. Wohl dem Glücklichen mag's ziemen, ruft Euleus, tapferer Sohn, die Regierenden zu rühmen auf dem hohen Himmelsthron. Ohne Wahl verteilt die Gaben, ohne Billigkeit das Glück. Denn Patroklos liegt begraben und Thersites kommt zurück. Weil das Glück aus seiner Tonnen die Geschicke blind verstreut, freue sich und jauchze heut, wer das Lebenslos gewonnen. Ja, der Krieg verschlingt die Besten. Ewig werde dein gedacht, Bruder, bei der Griechen Festen, der ein Turm war in der Schlacht. Da der Griechen Schiffe brannten, war in deinem Arm das Heil, doch dem schlauen, vielgewandten ward der schöne Preis zuteil. Friede deinen heil'gen Resten, nicht der Feind hat dich entrafft, Ajax fiel durch Ajax Kraft. Ach, der Zorn verderbt die Besten. Dem Erzeuger jetzt, dem Großen, gießt Neoptolem des Weins. Unter allen irdschen Losen, hoher Vater, preis ich deins. Von des Lebens Gütern allen ist der Ruhm das höchste doch, wenn der Leib in Staub zerfallen, lebt der große Name noch. Tapfrer, deines Ruhmes Schimmer wird unsterblich sein im Lied, denn das irdsche Leben flieht und die Toten dauern immer. Wenn des Liedes Stimmen schweigen von dem überwundnen Mann, so will ich für Hektorn zeugen, hub der Sohn des Tydeus an, der für seine Hausaltäre kämpfend ein Beschirmer fiel. Krönt den Sieger größere Ehre, ehret ihn das schönere Ziel. Der für seine Hausaltäre kämpfend sank, ein Schirm und Hort, auch in Feindes Munde fort, lebt ihm seines Namens Ehre. Nestor jetzt, der alte Zecher, der drei Menschenalter sah, reicht den laubumkränzten Becher der betränten Hekuba. Trink ihn aus, den Trank der Labe, und vergiss den großen Schmerz. Wundervoll ist Bacchus Gabe, Balsam fürs zerrissene Herz. Trink ihn aus, den Trank der Labe, und vergiss den großen Schmerz. Balsam fürs zerrissene Herz, wundervoll ist Bacchus Gabe. Denn auch Niobe, dem schweren Zorn der himmlischen ein Ziel, kostete die Frucht der Ehren und bezwang das Schmerzgefühl. Denn solang die Lebensquelle schäumet an der Lippenrand, ist der Schmerz in Lethes Welle tief versenkt und festgebannt. Denn solang die Lebensquelle an der Lippenrande schäumt, ist der Jammer weggeträumt, fortgespült in Lethes Welle. Und von ihrem Gott ergriffen, hub sich jetzt die Seherin, blickte von den hohen Schiffen nach dem Rauch der Heimat hin. Rauch ist alles irdsche Wesen, wie des Dampfes Säule weht, schwinden alle Erdengrößen, nur die Götter bleiben steht. Um das Ross des Reiters schweben, um das Schiff die Sorgen her. Morgen können wir's nicht mehr, darum lasst uns heute leben.